Das nächste Lied hat für mich ein junger Mann geschrieben, der sehr lang ist, schon von Geburt an sehr lang ist. Er ist geboren am 22., 23. und 24. Juli.